Dann fließt, da Fleisch und Stahl sind ein, trocknet in den Farben des Abendsonnenschein. Der Morgenregen spült die Flecken wieder fort, doch etwas in mir bleibt für immer dort. Vielleicht war dieser Akt bestimmt als lebenslanges Argument, gar nichts kommt nur mit Gewalt und es auch niemals wird. Für all die unterm bösen Stern geboren sind, sei eingedenk, wie fragil wir sind. Tag um Tag wird Regen fallen, gleich Sternenstaub befiel. Tag um Tag, der Regen sagt, wie sind wir doch fragil. Wie sind wir doch vergeben.